Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Ich unterhalte mich jetzt mit Johannes Ponada. Tag 2 nach der Wahlniederlage in Niedersachsen. Und dann würde ich dich doch bitten, Johannes, uns erstmal eben eine Einschätzung zu geben, wie du das einsortierst. Ja, hallo Tobi. War bitter, die 2%, 2,1% zu bekommen und damit so ein Dämpfer quasi schwarz auf weiß durch Wählerstimmen. Wir sagen ja mal, Umfragen sind ziemlich belastbar, nach denen richten wir uns nicht. Und dann aber nach Wählerstimmen wirklich zu sehen, die Zustimmung ist zurückgegangen. Für das Vertrauen in das, was wir tun, ist zurückgegangen. Ich habe ja immer schon gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass das die Zustimmung in unsere Themen, in unser Programm, in das, was wir als Piraten fordern, zurückgegangen ist, sondern dass die schwankenden Umfragewerte das Vertrauen ausdrücken in uns als Team, in uns als Partei, ob wir das auch umsetzen können, ob wir wirklich anders sind, glaubwürdig anders sind. Und das sieht man jetzt ganz deutlich, dass diese Vertrauenswerte massiv zurückgegangen sind und das macht natürlich uns nachdenklich. Dass es so massiv zurückgegangen ist, jetzt auf 2%, hat sicherlich auch zu tun mit der Lage in Niedersachsen. Und damit meine ich jetzt speziell diese starke Zuspitzung. Wir haben es ja alle mitbekommen, dass es auf eine ganz starke Lageentscheidung hingelaufen ist, jetzt mit einer knappen Stimme Mehrheit für einen Regierungswechsel, worüber sich auch viele Piraten freuen in Niedersachsen, unter anderem auch der Innenminister Schünemann, der sehr bekannt ist für seine sehr unmenschliche Abschiebepraxis, dass er nicht mehr Innenminister sein wird, dass er noch nicht mal mehr ein Mandat hat, weil er sein Direktmandat nicht errungen hat und die Liste nicht einzieht. Also das sind durchaus auch positive Aspekte vom insgesamt vom Wahlausgang. Aber da ist es dann auch verständlich, dass es, denke ich, viele Wähler mit ihrer Stimme das Risiko nicht eingehen wollten, eine Stimme für unser Programm und für die Piraten zu geben, die aber dann vielleicht nicht wirksam wird im Parlament, weil wir eben über die Hürde kommen. Und insofern dann lieber auf diese Lageentscheidung Einfluss nehmen wollten, diese sehr knappe, und damit ihrer Stimme eine Wirksamkeit geben. Aber 4% wäre genauso bitter und müsste uns genauso nachdenklich machen. Ändert es nichts daran, dass wir jetzt einiges zu tun haben. Würdest du denn sagen, dass uns jetzt 2,1% besser tun als 4,9%, weil es dann innerhalb der Piratenpartei wenigstens den positiven Nebeneffekt gibt, dass wir ein wenig wachgerüttelt werden? Ja, wachgerüttelt würden wir, glaube ich, auf jeden Fall immer, wenn der Einzug nicht geklappt hätte. Man würde es sich vielleicht eher schönreden, wenn man jetzt mit 0,9% gescheitert wäre. Aber ich glaube nicht, dass das erhebliches Piraten sind rational denkende Menschen, die der Wahrheit doch auch ins Auge gucken. Und nicht eingezogen ist nicht eingezogen. Und unter der Hürde ist unter der Hürde. Da ist nichts dran rumzudeuteln. Ja, es ist ja durchaus auch in der Presse positiv erwähnt worden, dass wir entgegen einer anderen Partei, die auch nicht eingezogen sind, durchaus selbstreflektierend damit umgehen und die Schuld nicht bei allen anderen Faktoren suchen, sondern in erster Linie bei uns. Und du wirst wahrscheinlich auch sagen, dass das erstmal der richtige Weg ist. Ja, absolut. Und dieses verunglückte Zitat von mir auf ZDF heute mit der Medienschelte, da bin ich auf den Leim gegangen. Da gab es direkt eine Nachfrage, ob ich was dazu sagen kann über den Einfluss der Medien in dem Wahlkampf, dass einen Einfluss auf den Wahlerfolg hatte. Und dann habe ich gedacht, ich antworte da jetzt mal offen und ehrlich. Aber so wie das als Nachricht am Schluss rüberkommt, klingt es natürlich eher so, als die Verantwortung wegschieben und nichts liegt mir ferner. Vielleicht magst du das nochmal eben kurz erklären oder wiederholen für die das vielleicht nicht mitbekommen haben? Ja, das war eine Anfrage, die kam rein per Twitter-DM, inwieweit auch ich einen Anteil bei den Medien sehe an diesem Misserfolg. Und dann habe ich gesagt, der Grund für das Ergebnis in Niedersachsen ist, dass es uns nicht gelungen ist, den schlechten Bundestrend, den wir derzeit haben, zu drehen im Wahlkampf. Und davon ist ein Teilaspekt auch, dass wir in der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen mit der Begründung, es würden nur im Parlament vertretene Parteien in mehreren Features rausgefallen sind. Habe aber dann auch dazu geschrieben, das ist auch zitiert in der Meldung, dass das sicherlich nicht der entscheidende Aspekt war. Und so wie sich Meldung aber liest mit Überschrift und ein bisschen andersrum, die Argumentationsreihenfolge klingt wie Medienschelte. Und das nichts liegt mir ferner, als die Schuld wegzutun. Das ist komplett unsere eigene Verantwortung, dass wir da dieses Ergebnis eingefahren haben. Magst du denn jetzt schon mal zusammenfassen, so der allerwichtigste Punkt, den man deiner Meinung nach ändern sollte, wenn wir auf den Bundestagswahlkampf zugehen? Ich könnte jetzt nach 5 Punkten fragen, ich frage erstmal nur nach einem. Ja, aus meiner Sicht ist es die Glaubwürdigkeit, die wir derzeit nicht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was sich weniger an Fakten festmachen lässt, aber an so einem Gefühl, dass wir uns selbst widersprechen, dass wir kein konsistentes Bild abgeben. Ich habe da natürlich da meine eigene Perspektive jetzt aus dem Bundesvorstand. Du hast diesen Artikel schon angesprochen wo immer wieder ein Konflikt fällt, ja, ist die Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit von Besprechungen, von Informationen, von Sitzungen, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Und ich glaube, dass das gefühlt deutlich irgendwie, wir hatten den Sexismusartikel von Annette Meiritz in der Woche vor der Wahl. Und ich glaube, viele Menschen merken, dass unter dem Deckel bei der Piratenpartei vieles nicht so glänzend ist, wie man immer versucht, jetzt auch wir viel schon im Politikersprech versuchen, zu beschönigen, drumherum reden, wie man es darstellt. Und das ist eigentlich etwas, wofür wir immer standen, dass wir offen mit unseren Konflikten umgehen, dass wir auch die Probleme offen zugeben. Zumindest teilweise ist uns das immer wieder gelungen. Und ich glaube, das haben wir in letzter Zeit zu wenig gemacht. Wir haben die internen Probleme zu wenig, vor allem zu wenig respektvoll besprochen. Was dann schon immer wieder in der Presse war Querelen. Die können nicht miteinander, die können nicht miteinander arbeiten. Aber tatsächlich Sachkonflikte, worum geht's da? Was ist eigentlich die Kritik? Wo sind die unterschiedlichen Vorstellungen? Die sind nicht deutlich geworden. Und das ist natürlich fatal, wenn innerer Streit nur als Menschen können sich nicht riechen rüberkommt. Da so einem Team würde ich auch nicht vertrauen. Und nicht als, okay, die Piratenpartei ringt um ihren Transparenzdefinition zum Beispiel. Oder die Piratenpartei ringt um Umgang mit Sexismus in der Partei. Dann könnte man sagen, ja, wir haben das Problem erkannt, wir arbeiten daran. Und ich glaube, das ist ein deutlich besseres Bild, als so zu tun, als gäbe es kein Problem. So, es gibt kein Problem, bitte gehen Sie weiter mäßig. Und auch ein deutlich, deutlich besseres Bild, als irgendwie aufeinander drauf zu kloppen und zu sagen und Konflikte zu personalisieren, zu sagen, du bist das Problem, nein, du bist das Problem, nein, du bist schuld, nein, du hast angefangen. Ja, jetzt hast du das Problem Bundesvorstand angesprochen. Es ist auch nicht Art der Piraten zu sagen, der Bundesvorstand ist jetzt schuld. Wir sind ja keine 1-0-Partei. Da tragen alle ihr Quäntchen an einem Erfolg oder aber an einem Misserfolg. Jetzt haben wir hier einen Misserfolg und jetzt habe ich diesen Artikel aus der Welt vor mir mit einem Untertitel Vertraulichkeit versus Transparenz. Und ich frage jetzt einfach mal, das, was viele Piraten sagen, ist, das mit der Transparenz funktioniert überhaupt nicht. Und man hat den Eindruck, dass der Vorstand versucht, Probleme zu lösen, indem er Grundwerte aufgibt, nämlich zum Beispiel die Sache mit der Transparenz und dass die Übersetzung oder der Euphemismus heißt, wir wollen Vertraulichkeit schaffen und deswegen brauchen wir nicht öffentliche Sitzungen. Daraus resultiert der Verdacht, naja, man benutzt das Wort Vertraulichkeit eben, um einfach Dinge an der Basis vorbei zu entscheiden. Ist jetzt sicherlich eine harte Frage, aber was sagst du dazu? Naja, das ist ja bekannt, dass ich das sehr kritisch sehe und auch einer der Hauptkritiker bin. Wenn ich mir meine Bewerbungsrede angucke von Neumünster, wo ich genau diese Dinge versprochen habe, dass ich dafür sorgen möchte, dass die Vorstandsprozesse nachvollziehbar sind und öffentlich, dann müsste ich lieber heute als morgen zurücktreten, von wirklich das Wenigste geschafft habe, bisher umzusetzen. Und ich glaube, das ist was uns ordentlich auf die Füße fallen kann. Es ist ja jetzt auch, wie du sagst, auch da in der Presse schon besprochen. Keiner hat wirklich ein Problem, wenn man eine saubere Transparenzdefinition gibt und sagt, wir haben nicht öffentliche Sitzungsteile. Das macht jeder. Die Abgeordnetenhausfraktionen, Landtagsfraktionen tun das. Dazu gibt es Gründe. Da kann man, ich selber habe da sogar auch immer einen recht weiten Katalog. Ich sage, man kann sich natürlich zu datenschutzrelevanten Fragen nicht öffentlich treffen. Man kann sich zu Post- und Persönlichkeitsschutz und Mitarbeiter geht nicht öffentlich tagen. Und ich sage natürlich auch persönliches Feedback, wenn man die atmosphärische Fragen untereinander klären will, sowas macht man besser nicht öffentlich, das gehört nicht in den öffentlichen Raum. Und ich bin eh sogar so weit, dass man strategische Fragen sehr wohl auch mal nicht öffentlich besprechen darf. Das Problem sehe ich darin, ob man diese Nicht-Öffentlichkeit nachvollziehbar macht. Also ob man wirklich sauber sich an der Geschäftsordnung einen Beschluss fasst, ob man den Default auf Öffentlichkeit stellt und dann sagt, okay, den und den Punkt, den mache ich jetzt bitte nicht öffentlich. Oder jetzt fassen wir mal folgende Punkte zu einer nicht öffentlichen Sitzung zusammen. Und das ist dann eine nicht öffentliche Sitzung. Und es ist doch schon bezeichnend, dass der Bundesvorstand, den ich jetzt angehöre, kaum nicht öffentliche Sitzungen macht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der Bundesvorstand sich nicht öffentlich trifft oder nicht öffentlich tagt. Aber er macht es eben außerhalb des formalen Rahmens. Er macht es informell. Und das ist für mich ein Einfallstor dafür, dass man eben nicht mehr sauber trennt und nicht mehr überlegt im Einzelfall, was ist wirklich berechtigt nicht öffentlich und was ist öffentlich. Also es geht in dem Bereich jetzt nicht um irgendeine totale Transparenz, wie sie manchmal gefordert wird, sondern es geht um eine Sauberkeit und um einen ehrlichen Umgang mit diesen Entscheidungen. Ja, bei der strategischen Sache ist es ja auch immer die Frage, wenn man denn schon unbedingt strategisch agieren muss und der Meinung ist, das dürfte jetzt erstmal nicht an die Öffentlichkeit, weil ja die ganze Taktik dabei flöten geht. Hast du denn mal den Vorschlag gemacht, innerhalb des Vorstands zumindest aufzuzeichnen und ihn nachträglich zu veröffentlichen? Ja klar, das haben Alios, Klaus, Julia, ich schon bei unserem ersten Treffen gemacht, aber das wurde abgelehnt. Und grundsätzlich respektiere ich da auch Mehrheitsentscheidungen. Wenn man Jetzt muss ich nachfragen. Wer hatte den Vorschlag alles gemacht? Du, Julia, wer noch? Tatsun und ich. Also wir wären alle, also ich kann es jetzt nicht mehr beschwören, weil das ist auch unter anderem mit ein Problem aus meiner Sicht. Solche Dinge haben wir eben nicht protokolliert. Das waren auch unsere erste Sitzung in München, war schon eine dieser informellen Sitzungen, die eben dann keine Sitzungen sind, die es dann auch per Definition dann im Grunde auch nicht gibt. Und da haben wir jetzt eben nicht eine Mehrheitsabstimmung gemacht zu der Frage, nehmen wir das jetzt auf oder nicht, wo man dann jetzt namentlich nachlesen könnte, wer war dafür, wer war dagegen. Ja, ich treibe dich da jetzt vielleicht ein bisschen in die Enge, Johannes, aber das bedeutet ja, dass der Vorsitzende aufgrund seiner Position offensichtlich die Macht hatte, sich durchzusetzen, auch wenn die Mehrheit dagegen ist. So hört sich so Moment für mich an, wenn ich richtig gezählt habe. Nee, wir waren damals 9 Vorstände und ich habe gerade 4 Namen genannt. Also es war durchaus eine Mehrheitsentscheidung. Ah, okay, gut. Also das ist jetzt nicht so, dass da die Deutungsmacht einer Person, eines Vorsitzenden so plötzlich dann entscheidet. Wobei, das ist natürlich eine Gefahr. Das ist eben die Nachvollziehbarkeit. In dem Moment, wo du die interne Mailingliste ist ja was Ähnliches. Da es laufen etwa 500 Mails, ich habe das mal gezählt, zwischen 2 Vorstandssitzungen auf der internen Mailingliste durch. Und meiner Schätzung nach läuft 70-80% der politischen Arbeit des Bundesvorstands in solchen internen, nicht öffentlichen Kanälen. Wenn natürlich irgendwie öffentliche Debatten, die einer der Vorstände führt oder führen will, auf der internen Liste dann kommentiert werden und besprochen werden, in so einem Sinn, ich sag mal, diese Debatte jetzt zu führen, schadet der Partei, bitte lass das sein, hör auf, diese Debatte zu führen. Und das entsprechende Vorstandsmitglied hört dann auf, die Debatte zu führen, dann ist natürlich eben nicht nachvollziehbar, wie dieser demokratische Prozess, dieser Prozess gerade läuft und warum das Vorstandsmitglied diese Debatte plötzlich nicht mehr führt. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, dass eine klare Trennung in wirklich vertrauliche Dinge, die man dann sich intern zuschickt auf einer vertraulichen Liste, und politische Nachrichten, die vielleicht intern sind. Ich sage ja auch gar nicht, dass man sofort jede Nachricht öffentlich machen muss. Aber ich glaube, man wäre sehr hilfreich, wenn man das dem einzelnen Vorstandsmitglied überlässt, was es wann öffentlich macht von so einer internen Debatte. Und da quasi kein Tabu drauf legt. Sonst hat man quasi gleich alles zur Verschlusssache erklärt. Und das ist natürlich eine extreme Geschlossenheit, wenn alles eine Verschlusssache ist. Das klingt ja für mich eben nicht mehr nach der Piratenpartei, wie ich sie irgendwann mal kennengelernt habe. Das klingt für mich danach, als wenn jemand entscheidet, dass etwas geändert werden muss. Und da wird dann auch entschieden, dass der Verzicht auf Transparenz die Lösung am Ende ist. Und das riecht alles nach, ein Stück nach Top-Down. Und da hat es ja so Kleinigkeiten gegeben. Auch diese Frage ist sicherlich nicht angenehm. Es hat sich ja in Hannover zum Wahlkampf so zugetragen, dass unglücklicherweise ein Vorstandssitzung nicht öffentlicher Art in der Landesgeschäftsstelle stattfinden musste und dann Piraten vor verschlossener Tür frieren mussten und die eigene Geschäftsstelle nicht betreten konnten. Da frage ich dich mal, wo ist da das politische Gespür des Vorstands? Ja, ich war da auch sehr, sehr wütend. Ich habe das noch kritisch hinterfragt, sowohl auf der internen Mailingliste als auch gegenüber den Planern in Hannover, so mit den Worten, wir wollen uns eine Woche vor der Landtagswahl in der Wahlkampfgeschäftsstelle zu einer geschlossenen internen Sitzung treffen. Wenn wir da wirklich Ruhe haben, dann läuft was schief. Weil eine Woche vor einer Landtagswahl sollte in einer Wahlkampfgeschäftsstelle nicht wirklich Ruhe sein. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, dass wohl gegenüber dem Bundesvorstand die Info war, das sei ein abgeschlossener Raum. Oder zumindest das war im Missverständnis so ankam und der Bundesvorstand jetzt, der das geplant hat, nicht direkt wusste, dass er damit wirklich im Grunde die gesamte Wahlkampfgeschäftsstelle flachlegt. Aber ich war trotzdem in dem Moment sehr, sehr wütend, weil man das natürlich, zeigt ein Bild. Es gibt durchaus unterschiedliche Einschätzungen in der Partei. Die einen sagen, auch eure Vorstandsquerelen, bitte klärt das endlich mal. Bestimmt auch, wenn ich hier so offen mit dir in dem Podcast spreche, wird es einige in der Partei geben, die sagen, der Johannes wäscht jetzt wieder schmutzige Wäsche. Klärt das doch bitte intern. Aber diese interne Klärung, die funktioniert aus meiner Sicht nur sehr bedingt. Weil ein interner Raum eben auch seine Nachteile mit sich bringt. Und ich persönlich sehe da aber eine größere Bedeutung. Ich glaube, dass du gerade an dem Beispiel siehst, wenn da Konflikte nicht geklärt sind, dann schwappt das über in die Partei. Das prägt die Partei. Es war ja nicht nur so, dass die Wahlkämpfer diese Geschäftsstelle nicht betreten durften und wer hatte sogar einen Zettel an die Tür gehängt, quasi Vorstandssitzung, kein Zutritt. Und sie wollten sich eigentlich dort aufwärmen nach der ÖPNV-Aktion, sondern ein Pressevertreter, der einen Artikel geschrieben hat, der konnte ins Büro rein und konnte sich quasi zum Schreiben in dieses Büro setzen. Und das ist natürlich, wenn man das mal als Bild begreift, für mich symptomatisch für etwas, was doch in der letzten Zeit häufiger auch kritisiert wurde. Die Presse ist im Grunde dem Bundesvorstand näher als die Parteibasis. Das hat man zuletzt auch ja erlebt bei der Frankfurter Kollegiumsgründung, wo die Presse zum Teil schon vor dem Partei und auch vor den Vorstandskollegen Bescheid wusste, was da jetzt gerade am Laufen ist. Jetzt hätte ja der Vorstand, also insbesondere, jetzt muss ja sagen, Bernd Schlömer, da kam ja auch ein Spiegelartikel, den mancher Pirat als unsäglich eingestuft hat, eine Woche vor der Wahl, hätte ja auch Bernd Schlömer ein parteiinternes Medium nutzen können, ob es nur die Flaschenpost ist oder unser Krähennest oder was auch immer oder ein Blog, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Aber die Basis lernt immer aus dem Spiegel, was gerade Thema ist. Was sagst du denn dazu? Ja, also ich muss durchaus zugeben, dass es relativ schwer ist, wenn Journalisten immer sehr intensiv recherchieren und Fragen stellen und sehr interessiert fragen, dann nicht dazu zu verfallen, quasi diesen Informationswunsch der Presse sofort nachzugeben, zu sagen, dazu sage ich nichts, dazu kommentiere ich nichts. Und trotzdem habe ich in letzter Zeit gelernt, dass es durchaus geht, solche Dinge nicht in parteiexterne Medien rein zu kommentieren. Es haben sich viele geärgert über den Artikel, aus meiner Sicht zu Recht, eine Woche vor der Wahl, aber ich wurde auch als arrogant bezeichnet, als ich dann intern gesagt habe, sorry, was ist da in euch gefahren? Sowas kann man doch nicht eine Woche vor einer Wahl lancieren, da muss man doch erahnen, dass das die Partei in Unruhe bringt und dass das nicht der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, die Presse wusste schon vor dem Bundesvorstand Bescheid über diese Vorgänge. Und wie soll ich das sagen? Was soll ich dann quasi anderes machen, als mich auch zu ärgern, das den Kollegen respektvoll mitzuteilen und mir die Frage zu stellen, wie ich es einordnen soll? Jetzt ist natürlich die Frage, zum einen ist es ja ein Meinungsbild eingeholt worden auf dem Bundesparteitag von Bernd, ob man Neuwahlen eines Vorstands möchte oder nicht. Und die Versammlung hat entschieden, man möchte keine Neuwahlen des Vorstandes. Wie interpretierst du das Ergebnis? Ja, ich hätte auch als einfacher Pirat für einen Programmparteitag gestimmt im Neumarkt, weil wir ja ganz dringend unsere programmatische Arbeit machen wollen. Wir wollen ja nicht, dass die Bufo-Personalfragen immer die programmatische Arbeit wegdrängen. Und unter der Maßgabe, dass es nur einen Parteitag geben soll im ersten Halbjahr des kommenden Jahres oder das jetzt angebrochene Halbjahr, ist das sicherlich eine vernünftige Entscheidung gewesen. Allerdings habe ich gehört, dass ein zweites Meinungsbild, das ich war leider in dem Moment nicht im Raum, dass ein Pirat einholen wollte, nämlich die Frage, sollen wir versuchen, einen zweiten Parteitag in der ersten Jahreshälfte zu organisieren. Der Florenz Dölscher, der dafür beauftragt ist vom Bundesvorstand, hat ja selber einen entsprechenden Antrag an den Parteitag eingestellt in Bochum. Dieses Meinungsbild wurde nicht aufgerufen. Insofern ist eigentlich für mich dieses eine Meinungsbild ist noch kein Ergebnis einer Debatte, sondern es ist ein Meinungsbild. Und für mich steht immer noch die Frage aus, ob es nicht möglich ist, zwei Parteitage zu machen oder auch vielleicht einen dezentralen Parteitag zu machen und ein Online-Verfahren, in dem sich Vorstände präsentieren. Es wäre sogar denkbar, dass sich die Vorstandskandidaten an einem Wochenende jetzt im Frühjahr, im März, April für einen Bundesvorstandsneuwahl in einer informellen Weise präsentieren, indem sie alle an einen Ort kommen und sich vorstellen, befragt werden können per Chat von zu Hause aus und man dann im Grunde in Neumarkt nur die Wahlgänge noch macht, die jetzt nicht so viel Zeit beanspruchen, aber nicht mehr die Vorstellungen. Also solche Konzepte sind überhaupt nicht diskutiert worden. Und ich denke schon, dass jetzt mit dem Ergebnis der Niedersachsenwahl und der Ernüchterung die Frage nochmal zu stellen ist, inwieweit die Atmosphäre, die der Bundesvorstand momentan verbreitet, in die Strukturen der Partei so weit reinwirken, dass es einfach dazu mit beiträgt, dass die Beteiligung zurückgeht. Ich habe zum Teil von niedersächsischen Piraten gehört, dass in einzelnen Städten nur noch 10% an Piraten aktiv mitwirken im Wahlkampf als ein halbes Jahr vorher noch. Also statt 50 Piraten nur 5. Das sind natürlich krasse Werte, wenn die Unterstützung so zurückgeht. Und das können wir uns für eine Bundestagswahl nicht leisten. Also wir müssen uns ganz deutlich die Frage stellen, jetzt auch, wenn es um Strategiefrage geht, wird es diesem Bundesvorstand gelingen, die Partei zu motivieren, und wird es gelingen, einen guten, mutigen, inspirierten, provokanten Wahlkampf zu führen mit diesem Bundesvorstand, oder wollen wir die Mühe, die es natürlich ist, und auch die Unruhe, die es nochmal bringt, jetzt lieber in Kauf nehmen, zu sagen, nee, wir wollen ein neues Team zusammenstellen und damit auch eine klare Aussage treffen. Das Problem ist ja auch immer der Bundesvorstand. Wir haben ja bei der Wahl solche Fragen nach Führungsstil, also mehr Top-Down, mehr Hierarchie einführen, was ein Teil des Bundesvorstands eben vorschwebt, mehr Strukturierung wie eine klassische Partei oder Befähigung, Empowerment von der Basis, Freiräume schaffen, Vertrauen nach unten geben, möglichst viel Prozesse loslassen, heterarchische Netzwerkstrukturen schaffen. Was ist wirklich gefordert? Was wünscht sich die Partei? Diese Frage haben wir, glaube ich, vor der Wahl in Neumünster uns nicht gestellt. Die wird jetzt irgendwie erst vielen Menschen klar. Und eine Neuwahl gibt natürlich die Chance, diese Frage auch nochmal in Personalentscheidungen auszudrücken. Also dann eigentlich hast du es schon beantwortet. Ich frage dich trotzdem nochmal klar, bist du persönlich der Meinung, dass man einen extra Parteitag einberufen sollte? Und ich frage dich jetzt auch als normalen Pirat, der du ja auch noch bist, bist du der Meinung, dass man einen extra Parteitag inklusive der Kosten und dem Aufwand, den man damit verursacht, für eine neue Vorstandswahl ansetzen sollte? Ich bin der Meinung, die Kosten, das ist sowieso nur ein Scheinargument, weil die Kosten haben wir sowieso. Irgendwann in dem Jahr müssen wir einen neuen Vorstand wählen. Und wenn wir das jetzt machen, dann brauchen wir es ja nicht im Oktober zu machen. Also die Kosten sind sowieso budgetiert. Der Aufwand ist die Frage. Also ist das leistbar? Wann ist es leistbar? Und was, in welcher Form ist es leistbar? Aber ich persönlich, ich habe sowieso schon in einer der letzten Vorstandssitzungen gesagt, dass ich keine Garantie dafür abgeben werde, bis zur Bundestagswahl das Amt auszufüllen. Ich muss persönlich da gucken, inwieweit ich in den derzeitigen Strukturen tatsächlich das Gefühl habe, ich kann meine Aufgabe sinnvoll und gut machen. Derzeit habe ich dieses Gefühl nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich mich gebremst fühle, dass ich in diesen Strukturen meine Aufgabe nicht sinnvoll erfüllen kann. Und wenn die Partei der Meinung ist, sie möchte ohne mit diesem Bundesvorstand in eine Neuwahl gehen, dann würde ich im Zweifel auch zum Parteitag in Neumarkt mein Amt zur Verfügung stellen und die Möglichkeit geben, dann eben nicht ohne Paul GF dann in die Bundestagswahl zu gehen, was vielleicht auch nicht die beste Entscheidung sonst wäre. Es wäre zwar parteiintern vielleicht möglich, weil meine Aufgabe als Paul GF ist eigentlich im Neumarkt abgeschlossen. In Wahlkampfzeiten passiert normalerweise keine politische Meinungsbildung, also Arbeit an neuen Positionen. Das ist ja meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es ja nicht, jetzt die Kampagnen oder Pressearbeit nach außen zu organisieren, also auf Grundlage der bisherigen Positionen, und dass wir da sprechen und Kampagnen fahren, wie jetzt zum Beispiel zum Arbeitnehmer, diese Überwachung, da müssen wir ganz dringend Dinge tun. Dafür sind andere Vorstandsmitglieder nötig, deswegen bin ich auch in der Bundestagswahlstrategie nicht wirklich tief beteiligt. Also meine Aufgabe ist es ja jetzt, diese Arbeiten am Wahlprogramm zu begleiten. Und die sind eigentlich abgeschlossen, das heißt, man könnte parteiintern auch ohne Paul GF in eine Bundestagswahl gehen, aber nach außen ist das natürlich ein schlechtes Bild und dann wäre es eher sinnvoll, vielleicht nochmal eine engagierte Person zu wählen im Neumarkt. Und da werde ich dann rechtzeitig vor dem Parteitag eine Entscheidung treffen, weil ich natürlich der Partei diese Möglichkeit geben möchte, dann eine Vakanz auch wieder zu füllen. Also du klebst dann nicht an deinem Amtsstuhl Piratenpartei, du könntest auch sagen, gut, dann eben halt nicht mehr politischer Geschäftsführer, aber so wäre es dir schon lieber, dass du auch deine Amt ja dann zur Verfügung stellst, wenn es eine Neuwahl vorher gibt und du würdest es trotzdem begrüßen. Also ich klebe überhaupt nicht an meinem Amt, wenn ich das für sinnvoll halte, beziehungsweise das ist dann jetzt eher eine persönliche Sache auch, inwieweit ich das Gefühl habe, ich kann noch Dinge umsetzen und muss man abwägen, wie viel kann ich eigentlich bewegen der Partei im Rahmen meines Amtes und was könnte ich alles bewegen, wenn ich freier wäre. Also es ist für mich schon eine sehr kritische Situation, die wir in der Partei immer schon haben. Natürlich, dass ich sage, ich fühle mich derzeit unfrei, ich fühle mich gebremst in meiner Arbeit. Und könnte mir vorstellen, ich wäre vielleicht ohne Amt sogar freier, in der Partei zu wirken. In gewisser Weise gilt es natürlich immer, weil man eine andere Aufmerksamkeit hat und eine andere Verantwortung. Aber das sollte natürlich nicht gelten für meine Amtsaufgaben. Also natürlich wäre ich freier, auch wieder programmatisch zu arbeiten, aber darum geht es nicht. Diese Freiheit meine ich nicht. Ich glaube, ich wäre auch in Dingen, die ich jetzt als Paul GF an Aufgaben habe, freier, wenn ich nicht Paul GF wäre. Das ist schon in gewisser Weise ein bisschen absurd. Aber vor allem klebe ich nicht am Stuhl, wenn wir als Vorstand gemeinsam sagen, wir stellen diese uns für eine Neuwahl zur Verfügung, beziehungsweise also wir stellen die Ämter zur Verfügung. Wir machen es möglich, dass die Partei neue Entscheidungen trifft. Und dabei kann sie ja sehr wohl auch, als Argument wird immer gebracht, ja, neue Leute müssen sich erst einarbeiten, durchaus ja auch Menschen, die jetzt schon im Vorstand sind, wieder wählen und damit die Kontinuität auch gewährleisten. Dann aber nochmal die Frage an dich, was so eine Vorstandssitzung betrifft. Jetzt könnte mal der Eindruck entstehen, dass durchaus Dinge schon vorher entschieden sind. Ist das durchaus mal passiert? Du meinst, dass vor einer Vorstandssitzung bereits Entscheidungen getroffen sind intern? Ja. Ja klar, das passiert immer wieder. Also das lässt sich gar nicht umgehen. In dem Moment, wo du eine interne Mailingliste hast, wo Anträge draufgekippt werden, wo man ja auch gehalten ist als Vorstandsmitglied, Anträge, die man stellt, vorher bekannt zu geben auf der Liste. Und dann so in dem Moment, wo 5 Leute auf der Mailingliste geschrieben haben, beziehungsweise dann 4 oder jetzt nach der neuen Vorstandszählung mit noch 7 Personen 3 Leute geschrieben haben, finde ich eine gute Idee, mach ruhig. Dann ist ja klar, dass der Antrag durchgeht und dass es dann im Grunde faktisch entschieden ist. Also in dem Moment, wo ich sage, ich habe vor, folgenden Antrag zu stellen und 3 Leute sagen, meine Zustimmung hast du, ist es entschieden. Und das ist natürlich bei so Sachen, die unheikel sind, wo es keine Debatte gibt, überhaupt kein Problem letztlich, weil das wäre auf einer Vorstandssitzung ja genauso. Da würdest du einen Vorschlag machen und dann würden halt 3 Leute sagen, meine Zustimmung hast du und das wäre entschieden. Kritischer sehe ich das in dem Moment, wo dann halt kritische Nachfragen kommen, wo jemand sagt, oh, das finde ich aber nicht so gut aus den und den Gründen. Weil das sind natürlich genau die politischen Prozesse, die dann nachvollziehbar machen, warum ändert sich vielleicht ein Antrag, wenn man ihn dann verändert einstellt und wenn dann quasi intern bereits Kompromisse ausgehandelt werden und dann öffentlich nur noch der Kompromissantrag deutlich wird, dann fehlt ein Teil des Prozesses, der ist dann abgeschnitten und der ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Und die Mühe, sich dann zu machen, jetzt zu jedem Antrag zu sagen, übrigens, wir wollen euch jetzt noch aus Gründen der Transparenz bekannt geben, diesen Antrag, der war ursprünglich weitergehend, aber nach Feedback von Kollege XY wurde der Antrag auf folgenden Kompromiss verkürzt. Das wollten wir jetzt noch klar machen, damit ihr den internen Prozess auch noch Transparenz habt. Diese Mühe macht sich natürlich erstmal keiner. Das wäre nur nachvollziehbar, wenn diese Debatte tatsächlich auch lesbar wäre von außen. Ja, ich meine, gut, das kann man ja durchaus nachvollziehen, dass dann durchaus Dinge schon vorher besprochen werden. Aber das ist ja genau der Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Dinge, die dann auf der internen Mailingliste besprochen werden, irgendwelche tatsächlichen vertraulichen Dinge wie Personaldaten enthalten oder ob es größtenteils Dinge sind, die durchaus öffentlich erscheinen können. Ja, ganz genau. Also ich persönlich könnte zum Beispiel, wenn es einen guten Vorschlag, dass man echt wirklich vertrauliche Dinge, die nochmal deutlich kennzeichnet, indem man auf der internen Liste eben in den Betreff, das ist auch ein Vorschlag, den ich meinen Kollegen gemacht habe, in den Betreff schreibt vertraulich, wenn da vertrauliche Infos enthalten sind. Und alles andere ist zwar vielleicht aus pragmatischen Gründen, weil es die Mehrheit des Vorstands derzeit so will, eine nicht öffentliche Liste, das ist dann eine Mehrheitsentscheidung, die haben dann im Zweifel auch erstmal die Vorstandskollegen zu respektieren, die sich gerne eine andere Arbeitsform wünschen würden, aber ist halt jetzt nicht als vertraulich eingestuft. Das heißt, man könnte aus diesen Mails zitieren, man kann sie weiterleiten und man kann im Rahmen seiner eigenen politischen Verantwortlichkeit mit diesen Informationen umgehen, so wie man ja auch, wenn ich mich jetzt mit Vorstandskollegen irgendwie unterhalte und wir tauschen sowas aus, ja auch erstmal einfach Informationen, die ich da erhalte, weitergeben kann oder sagen kann, ich habe mich jetzt mit Bubern getroffen, wir haben uns über Folgendes unterhalten, habe von Bubern das und das erfahren, das könnte ich ja problemlos twittern, außer er sagt mir, Johannes, das ist eine vertrauliche Info, bitte gib sie nicht weiter. Also insofern sich entsprechend dann eine Regel zu setzen, dass man auch auf diesen internen Kanälen es nochmal ausdrücklich kennzeichnet, wenn eine Information vertraulich ist, wäre aus meiner Sicht schon enorm hilfreich, weil man dadurch eben dann im Einzelfall Transparenz herstellen könnte, indem man einfach mal einen Mail-Thread veröffentlicht und sagt, so, da ist jetzt nichts Vertrauliches drin, den kann ich jetzt auch mal irgendwo hinstellen. Würdest du denn erneut kandidieren, wenn es zu einer Neuwahl kommt, jetzt in absehbarer Zeit? Ich vermute nicht. Also das ist eine anstrengende Aufgabe, die hier im Bundesvorstand. Ich bin übrigens unabhängig von der eigenen Kandidatur der Meinung, wir sollten, wenn wir tatsächlich über eine Neuwahl sprechen, auch nochmal über Aufwandsentschädigungen oder zumindest einen Solidartopf sprechen, aus denen Vorstände, die Einkommenseinbußen haben, also die vielleicht 5 Stunden weniger arbeiten oder die gerade wenig eigenes Einkommen haben, durchaus auch eine Freistellung bekommen, damit solche Probleme, wie ich sie erlebt habe, nicht wieder vorkommen. Das ist auch eine persönliche Last, die man da hat. Aber ich persönlich fände es einfach aus Fragen der persönlichen Kondition und meines eigenen Krafthaushalts dann irgendwie besser, ein geeigneter Kandidat übernimmt das Amt und kriegt von mir gute Unterstützung und lässt sich dann quasi weiter mit Informationen und Unterstützung helfen, als das Amt weiterzumachen. Wenn allerdings jetzt in der Partei eine große Menge an Piraten das sehr, sehr wünschen würden und die Arbeitsbedingungen und das Team, was sich da neu zusammenstellt, würde erwarten lassen, dass man da sehr offen und frei arbeiten kann. Also das, was ich als am hemmendsten empfinde, würde wegfallen. Dann könnte ich nochmal drüber nachdenken, ob ich mich da eine Entscheidung treffe. Aber ich wäre mit Sicherheit überhaupt nicht traurig, wenn es dann einen Kandidaten gibt, der für geeigneter gefunden wird und der dann mehr Stimmen bekommt als ich und ich dann nicht gewählt würde, selbst wenn ich kandidiere. Also ob du kandidieren würdest oder nicht, steht jetzt noch nicht fest. Ja, ich würde das jetzt definitiv nicht ausschließen, aber tendenziell würde ich eher lieber nicht kandidieren und auf anderen Ebenen dann im Rahmen des Bundestagswahlkampfs die Partei unterstützen. Okay, Johannes, ich glaube, ich habe alle Fragen gefragt, die ich dir stellen wollte. Ich werde auch nochmal die anderen Vorstandsmitglieder zum Interview dazu einladen und bedanke mich erstmal bei dir, dass du mir die Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Ich werde auf der internen Liste gleich sagen, dass ich ein Interview mit dir geführt habe und dabei sehr offen und ehrlich war und bin mal sehr gespannt, was ich da an internen Feedback bekomme. Vielleicht magst du ja auch auf die interne Liste schreiben, dass auch andere Beteiligte dazu eingeladen sind, einen Podcast mit mir zu machen. Oder welche anderen Wege bevorzugen, natürlich über parteiinterne Medien zu wählen, um vielleicht auch eine andere Position darzustellen. Sehr gerne, ich werde das mit dazu schreiben. Alles klar, Johannes, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao, Tobi. Bis dann, tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.